mein Gott, das ist jetzt ja auch 15 Jahre schon, dass du verschwandst, du und dein Akkordeon. Ich hörte grad dein Repertoire im Radio, sie spielten es beinahe so schön wie du. Rosamunde, roter Mond, Rosen im Schnee, ach, Fäule klein, deine Musik, die ist passé. Du auf dem Tisch, morgens um vier, alle dabei, um dich herum Tanz und Gesang, das, die ist vorbei. Noten hast du nie gekannt, daher dein Spiel. Dies aus der Herzkammer links rührende Gefühl. Deine Glissandi bei dem Stück Rosen im Schnee, wusste man nicht, tut seinem Gut, tut seinem Weh. Dass an der Eismeerfront das Eis schmolz bei dem Stück, ist sicher wahr, so spieltest du diese Musik. Aber dass du im weißen Frack, Handschuh, Glacé, Marika Röck begleitet hast, das glaubten wir nie. So mit der Zeit ändert sich auch immer der Ton. Das klingt nach Mief, sagten sie dein Akkordeon. Hat nichts genutzt, dass es elektrisch verstärkt war. Du eine Silberhose trugst, Stirnband im Haar. Für eine Popstar-Karriere war auch halt dein Repertoire Beule klein, bisschen zu alt. Und nur vor Hausfrauenspiel für Jakobs Café warst du zu stolz, was soll noch da, Rosen im Schnee. Da wo die Kaufzeile beginnt an Stratmanns Eck, standest du wir schlichen vorbei und sahen weg. Rosamunde, spieltest du roter Mond, bis du verschwandst, du und dein Akkordeon. Jetzt wird erzählt, heute wärst du Millionär, weil dieser Hit Rosen im Schnee von dir wär. Dass du in Adlerberg sitzt, stumm wie ein Stein, wissen nur paar, die sagen nichts, oh, heule klein.